rote Heer am Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Und das rote Heer am Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Überschritt zur Nacht den Fluss, ei Carmella, ei Carmella. Überschritt zur Nacht den Fluss, ei Carmella, ei Carmella. Manche schmutzigen Verräter, rumbala, rumbala, rumbala. Manche schmutzigen Verräter, rumbala, rumbala, rumbala. Traf vor morgen noch ein Schuss, ei Carmella, ei Carmella. Traf vor morgen noch ein Schuss, ei Carmella, ei Carmella. Groß die Wut bei den Faschisten, rumbala, rumbala, rumbala. Groß die Wut bei den Faschisten, rumbala, rumbala, rumbala. Groß auf ihre Bombenzahl, ei Carmella, ei Carmella. Groß auf ihre Bombenzahl, ei Carmella. Rumbala, rumbala, rumbala. Doch was können deine Bomben? Rumbala, rumbala, rumbala. Gegen Herzengeneral, ei Carmella, ei Carmella. Gegen Herzengeneral, ei Carmella, ei Carmella. Sehr gewaltig gegen Schlägen, rumbala, rumbala, rumbala. Sehr gewaltig gegen Schlägen, rumbala, rumbala, rumbala. Müssen wir noch widerstehen, ei Carmella, ei Carmella. Noch widerstehen, ei Carmella, ei Carmella. Und wir werden weiter kämpfen, rumbala, rumbala, rumbala. Und wir werden weiter kämpfen, rumbala, rumbala, rumbala. Spanien wird die Freiheit sehen, ei Carmella, ei Carmella. Spanien wird die Freiheit sehen.